Dokumentation. Dasein eines Schreibers. Feuerstätten haben mich stets fasziniert. Sei das nun die Esse einer Schmiede oder das Lagerfeuer in der freien Natur, ich bin dort gerne zugegen. In der Nähe des Feuers fühle ich mich wohl. Manche mit Büchern verbrachte Stunden sind nicht annähernd so interessant gewesen wie diese Zeiten, auch wenn das Lesen schön ist. Der Umgang mit den Büchern meiner Bibliothek inspiriert mich, aber das Licht des Feuers hat bewirkt, dass ich das Leben besonders finde. Zwischen der Erinnerung an einen Feuerschein und der Wahrnehmung der inspirierten Gedankenwelt von mir wechsle ich gerne hin und her, wenn ich über mein Dasein nachdenke. Das macht mein Leben zu einem guten Teil aus. Der Begriff dieser Dinge hat mir die Macht verliehen, mich an diese Zustände wieder erinnern zu können. Davon mache ich im Alltag reichlich Gebrauch. Ich habe inzwischen schon vieles niedergeschrieben, was mich ausmacht. Das mache ich, damit ich irgendwann einen Stoff für mich haben werde, von dem ich einmal zehren kann. Mit Sicherheit kann ich sagen, dass die geschriebenen Worte ein Vielfaches davon wert sind, wie das, was man an Einsatz dafür erbracht hat, um sie zu erstellen. Im Mindesten lernt man durch die Erstellung einer eigenen Literatur, sich auf geeignete Weise auszudrücken. Da erscheinen die eigenen Werke mit einem Mal bündig und gefügt. So sind sie gegeben, so wird auch etwas wahr sein.